Das gut erhaltene Fort mit seinen 4 Rundtürmen und dem zurückgesetzten Tor, mit den ursprünglichen Gassen und seiner Kirche, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Um das Fort herum liegt das Dorf mit seinen unauffälligen Häusern, dem schattigen Park, dem vollständig restaurierten Waschhaus und einem großen, mit 54 hundertjährigen Platanen bepflanzten Platz, der zum Boulespielen einlädt. Ja, Boulespielen im Schatten der mittelalterlichen Festung. So bot sich mir das verschlafene südfranzösische Dorf Saint-Laurent-la-Vernette dar, als ich vor 25 Jahren per Zufall herkam und am gleichen Tag, auch per Zufall, ein Haus mit 1000 Quadratmetern Land kaufte. Damals gab es im Ort noch keine Kanalisation. Unsere Toilette war an eine Klärgrube angeschlossen und der Müll wurde mit offenen Lastwagen eingesammelt und einfach nur den Berghang hinuntergekippt. Heute hat das Dorf eine eigene Webseite im Internet. Saint-Laurent-la-Vernède ist ein lebendiges Dorf geblieben. Es liegt zwar in dem touristisch erschlossenen Gebiet in der Umgebung von Uzès, hat sich aber seinen bäuerlichen Charakter zu bewahren gewusst. Wirklich, Saint-Laurent-la-Vernède ist ein sehr reizvolles Dorf. Décidément, Saint-Laurent-la-Vernède est un village bien attrayant. Décidément. In jenen Tagen lebten wir wie Gott in Frankreich. Unsere deutschen Freunde beneiden uns um unser schönes Leben. Wir essen nur einheimische Produkte, kaufen ein halbes Schaf von unserem Schäfer, ein halbes Schwein vom Bauern gegenüber und frieren sie ein. Wir züchten unsere eigenen Zucchinis und Tomaten. Wir haben eine eigene Quelle. Organischer kann unser Dasein gar nicht sein. Wir sitzen am Abend mit einem Pastis in der Hand unter der Bougainvillea und hören die neuesten Hits im Radio. L'Atlantique en solitaire, sa vie est la mienne, et c'est pour ça que je l'aime. On est en romance, car tout peut bien. Je m'appelle André Véran, je suis maire depuis 1983. C'est mon 4e mandat consécutif. Unglaublich. Et j'assure que j'ai toujours eu la même équipe. 23 Jahre später ist immer noch im Dienst. Bürgermeister Véran, in seinem widerhallenden Ratszimmer in der alten Mairie unter den Platanen. Nichts hat sich geändert, seit ich weg bin. Zu Anfang hatten wir ungefähr 300 Einwohner. Ja, 300 Spargelbauern und einen ausländischen Schriftsteller. 1983 war ich Vollzeitlandwirt. Die wenigen Bauern, die noch übrig geblieben sind, haben, was den Weinanbau betrifft, Fabelhaftes geleistet. Ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr guten Wein machen. Ich weiß nicht, ob Sie schon Gelegenheit hatten, sich bei der Kooperative welchen zu besorgen. Er kann sich mit dem Côte du Rhône messen. Ich bin durch und durch ein Stadtmensch, aber ich gebe mir große Mühe, ins lokale Bild zu passen. Ich kaufe mir eine Kettensäge und mache mein eigenes Feuerholz. Ich lege meinen eigenen Komposthaufen an und halte Hühner. Madame Fayol, die Bauersfrau von gegenüber, zeigt mir, wie man ihnen die Hälse aufschlitzt. Aber meine Kinder erlauben es mir nicht. Alle unsere Hühner haben Namen, Schneewittchen oder Dornröschen, und laufen frei herum und fressen nach Lust und Laune unser Gemüse. Sie leben so lange, dass ich nicht einmal mehr Suppe aus ihnen kochen kann. Aber im Winter helfe ich beim Schweineschlachten und lerne, wie man Blutwurst herstellt und wie man Schinken trocknet. Ich bin kein Weintrinker, aber bei der Vendange, der Weinlese, pflücke ich Weintrauben mit. Dieses paradiesische Dasein hat nur einen Makel. Je m'appelle Madame Courtin. J'ai été nommée pour la première fois à Saint-Laurent-la-Vernède en 1967. C'était mon premier poste d'institutrice. Ich suche die alte Lehrerin Madame Courtin auf. Meine Tochter ging in ihre Klasse, auch wenn sie jünger war als die meisten Mitschüler. Eh bien, ça a été très difficile au début parce que en fait, c'était une classe unique. Am Anfang gab es eine einzige Klasse. Es waren bis zu 38 Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren in dem kleinen Klassenraum, den Sie kennen. Quand je suis arrivée, donc j'en avais 38. Aber im Laufe der Zeit zogen die jungen Leute aus dem Dorf weg. So hatte ich 1980 dann nur noch 4 Schüler. Et donc, je me suis retrouvée en 80 avec 4 élèves. L'inspecteur m'a dit, der Schulinspektor sagte, Sie müssen mehr Schüler finden. Der Bürgermeister, Monsieur Vera, hat in der Zeitung angeboten, eine Familie könne sich kostenlos hier niederlassen, unter der Bedingung, dass sie mindestens 3 schulpflichtige Kinder habe. Monsieur Raffard hatte 4. Si, il y avait au moins 3 enfants qui entraient à l'école primaire. Et Monsieur Raffard en avait 4 qui venaient. Die Schule war zunächst erst einmal gerettet, aber das Dorf litt noch immer unter Kindermangel. Als wir 1982 dort ankamen, brachten wir eines als Spende für ihre gute Sache mit und fügten 9 Monate später ein weiteres hinzu. Dieses letztere war das erste Kind, das seit undenklichen Zeiten in dem Dorf geboren wurde, und sein Geburtsschein trägt die Nummer 1. Aber das reichte nicht aus. Eine langfristige Lösung musste gefunden werden. Il s'est fait que de Marcoule, die Leute von der Atomanlage in Marcoule siedelten bis nach Saint-Laurent. So kamen die Cassiottos, die Gambiers, lauter junge Paare mit Kindern. Und damit ist die Sache wieder ins Rollen gekommen. Marcoule. Frankreichs erste Atomanlage. Forschungslabor und ein Zentrum zur Bearbeitung von Atommüll. Je m'appelle Gilles Richard, je suis le responsable de la communication d'un établissement qui s'appelle le CEA. Ich heiße Gilles Richard. Ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit des Kernforschungszentrums verantwortlich, das zweitgrößte in Frankreich. Wir befinden uns hier am Eingang zu der Anlage von Marcoule, die gerade ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat. C'était côté militaire. Es geht bei uns darum, Plutonium zu gewinnen, das es im Naturzustand nicht mehr gibt und das man herstellen muss. Es ist ein Stoff, den man zur Herstellung von Waffen benutzt und der auch dazu dienen kann, Elektrizität zu erzeugen. Marcoule steht etwa 18 Kilometer von Saint-Laurent-la-Vernède entfernt. C'est ce qui nous a d'abord permis d'agrandir toutes les écoles, parce que là, c'est des jeunes qui sont. Das hat es uns möglich gemacht, die Schule zu vergrößern. Mit einem Hort und einer Kantine sind wir wettbewerbsfähig. On a quand même une garderie, on a une cantine. Alles dank dieser jungen Leute, die in Marcoule arbeiten. Et c'est grâce à ces jeunes, hein, qui travaillent aux alentours. Il y a des enfants que j'ai eu à l'école qui sont partis travailler, qui travaillent encore, qui vont à Marcoule. Einige der Kinder, die ich in der Schule unterrichtete, arbeiten heute in Marcoule. Der Sohn von Vésinet arbeitet beim Werkschutz. In unserem Dorf gilt es als große Ehre, dort zu arbeiten. Unser Au-pair-Mädchen Sylvie ist die Tochter von Gambier, dem Chef der Feuerwehr von Marcoule. Für Gilles Richard ist die Verbindung zwischen verschlafenen Dörfern wie Saint-Laurent-la-Vernède und dem Kernforschungszentrum eine unumgängliche Realität. Er hat sogar eine Bezeichnung für die Leute, die dort arbeiten. Die klingt so, als stamme sie aus einem Science-Fiction-Thriller. Die Marcoulianer. Il y a presque un Marcoulien dans chaque famille. J'exagère un petit peu, mais ça devient une réalité. Inzwischen gibt es in jeder Familie einen Marcoulianer. Parce qu'on emploie le fils, la fille, la belle-fille. Man holt sich die Arbeitskräfte, wo man sie findet. Man stellt den Sohn ein, die Tochter, die Schwiegertochter. Am Anfang gab es wirklich einen Kulturschock. Il y a eu un choc de culture indéniablement au départ. Nicht nur einen Kulturschock, sondern auch einen Naturschock. Auf dem Weg nach Marcoule, dessen Reaktoren in der Ferne aufragen, fährt man an weitläufigen Weinbergen entlang. Von hier stammt der Côte du Rhône, ein passabler Rotwein und zudem einer der besten Roséweine der Welt. Nous on a quelques 200 personnes qui sont affectées à la surveillance de l'environnement, qui vont réaliser donc un certain nombre de prélèvements et notamment sur le raisin ou sur les feuilles de vigne. Wir nehmen eine gewisse Zahl an Proben vor, insbesondere von Trauben und Weinblättern, denn auf diese Weise kann man das Niveau der Belastung feststellen. Man weiß, dass das radioaktive Element Tritium, das von unseren Anlagen ausgestoßen wird, Einfluss auf den Reifeprozess des Weins haben kann. Zu bestimmten Zeiten stoppen wir den Tritiumausstoß, um dem Reifeprozess nicht zu schaden. Prost! C'est la galère. Tchernobyl, la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire. Die ersten Nachrichten bekommen wir am 27. April, etwa 12 Stunden nach dem Ereignis. Im südöstlichen Finnland fallen Vögel zu Tausenden von den Bäumen. Eine Freundin von uns, Liliane, arbeitet als Physikerin in Marcoule. Als sie bei uns vorbeischaut, spottet sie: Ach, die Russen, die haben ja keine Ahnung von Atomsicherheit. Les autorités de Moscou mettent 48 heures avant d'annoncer officiellement la nouvelle parlant d'un simple accident. Am 29. erreicht die Tschernobyl-Wolke Frankreich und zieht dann zum Schwarzen Meer und Richtung Mittlerer Osten. Korsika und die Ostseite der Vogesen trifft es hart. Am schlimmsten aber ist das Rhonetal betroffen, wo ich lebe. Die französischen Medien behandeln das Ganze, als sei es ein unbedeutender Zwischenfall. Rien, on nous a rien dit. Nichts hat man uns gesagt, gar nichts. Wir haben einen Freund in Deutschland, der uns sagte, dort müsse man alle Salate vernichten. Und hier bei uns hat man uns vielleicht gesagt, den Salat aus dem Garten nicht zu essen. Hat man uns gesagt, dass Thymian und Pilze und all das radioaktiv sein kann? Man hat uns gesagt, der Rhein und die Vogesen hätten alles aufgehalten. Ja, das ist wirklich das Letzte. Also wirklich. La CRIRAD, bonjour. Monsieur Roland Desbordes. Je suis président de la CRIRAD, la Commission de Recherche et d'Information indépendante sur la Radioactivité. Ich heiße Roland Desbordes. Ich bin Präsident der CRIRAD, der unabhängigen Kommission zur Erforschung von Radioaktivität. Am 13. Mai 1986 haben wir festgestellt, dass die Radioaktivität aus Tschernobyl keineswegs an der elsässischen Grenze Halt gemacht hatte. Wir mussten also herausfinden, ob unser schönes Rhonetal radioaktiv verseucht ist. Là, mettons comme ça, parce que là, bon, il fait rien, parce que la sensibilité, il n'a pas la même. Et quand on apprend. Bei der CRIRAD besuche ich ihren berühmten Geigerzähler. Nous, on est parti sur le terrain. Tout de suite après Tschernobyl, pour aller d'abord mesurer la contamination de la chaîne alimentaire. Wir haben gleich nach der Tschernobyl-Katastrophe begonnen, die Verstrahlung in der Natur zu messen. Die ersten Messungen haben wir am Thymian vorgenommen. Hier im Südosten verzehren Tiere wie Ziegen und Schafe große Mengen von wildem Thymian, vor allem im April und Mai. Durch unsere Arbeit wurde bekannt, dass einige Regionen wie Korsika, der Südosten und die Vogesen radioaktiv verseucht sind. Das stört den Tourismus, das stört die lokalen Autoritäten, das stört viele Leute. In West-Berlin werden schwangere Frauen und Kinder angewiesen, das Haus nicht zu verlassen. Anderswo dürfen Kinder nicht im Sandkasten spielen. Bei uns trug die linksorientierte Pariser Tageszeitung Libération die Schlagzeile La France miraculée. Ein Wunder rettet Frankreich. Die Tschernobyl-Wolke hat an der Maginot-Linie Halt gemacht. Hosanna! La France et Radio Passive. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien. Ich bin Ursula Volk. Ich kam jahrelang, jahrzehntelang, dreimal im Jahr nach Frankreich in Urlaub. Und irgendwann haben wir uns dann entschlossen, ganz hier zu wohnen. In jenen Tagen lebten meine Freunde Uschi und Wilfried Volk zwischen Darmstadt und Saint-Laurent-la-Vernède. In Darmstadt war die Lage so, wir haben immer auf dem Markt eingekauft und dann nur noch bei den Bauern, die ein Gewächshaus hatten, nicht mehr Freilandgemüse. Und die kam auch gar nicht mehr auf den Markt, weil es offiziell empfohlen wurde, dass Freilandgemüse nicht mehr gegessen werden soll, weil es total verstrahlt ist. Und es wurde empfohlen, davon nichts zu essen, sondern die Packungen, die vorher geerntet wurden. Bei uns in Darmstadt jetzt auch der Fall war, es wurden Skalen ausgehängt, in denen Lebensmittel beschrieben waren, in welcher Weise, in welcher Form sie bestrahlt sind und gefährlich sind. Das heißt also, es wurde sehr große Vorsorge getroffen. Dann kamen wir wieder nach Südfrankreich. Die Kühe stehen noch draußen, die sind nicht im Stall. Die Bauern ernten draußen ihr Gemüse und bringen es in den Markt und in die Geschäfte. Und ich frage, ja, was wollt ihr uns vergiften? Oder wieso hält ihr euch nicht an die Bestimmung oder an die Vorschriften? Aber die wussten von nichts. Dann habe ich denen von der Wolke von Tschernobyl erzählt, die Mitte April über Europa zog. Und da sagten die, ja, die zog vielleicht über Deutschland, aber nicht über Frankreich. Wir hatten einen klaren Himmel, Sonne und da konnte keine Wolke, zog über uns hinweg. Für uns quasi wie so ein kleiner Schock, sagen wir, wo lebt ihr eigentlich? Das können wir uns gar nicht vorstellen, nicht, dass die Grenze am Rhein vielleicht die Wolke zu Ende ist oder so. Das kann doch nicht sein, dass man so denkt hier. Schizophrenie im Elsass. Leute, die westlich des Rheins leben und in Deutschland arbeiten, hören bei ihrem Café au lait zum Frühstück nur beruhigende Radionachrichten. Dann fahren sie über die Rheinbrücke, um zu erfahren, dass sie besser keine Milch in ihren Kaffee gießen sollten. Also ein Teil unserer Nachbarn waren in Marcoux angestellt, haben eine sehr gute Rente bekommen. Und da darf man kein Wort gegen Atom sagen und so weiter. Oder? Man ist hier der Meinung, dass alles Alternative überhaupt den Geruch der Kritik am Staate in sich birgt. Alternative, habe ich den Eindruck, sind hier so Randexistenzen. Troublemaker, Störenfriede. Außerdem sind die Deutschen sowieso lauter Hysteriker. Sie haben gehört, die Deutschen essen nichts mehr. Sie essen nur noch Konserven, weil alles verstrahlt wäre. Und so hysterisch wie die Deutschen sind wir nicht. Das ist die Ansicht des damaligen Industrieministers Alain Madelin. En Allemagne, on a fait peur, avec des conséquences tout à fait dramatiques d'ailleurs, parce que des femmes se sont fait avorter, des femmes. In Deutschland, sagt er, hat man den Menschen Angst gemacht, was dramatische Konsequenzen hatte, da Frauen deswegen abgetrieben haben. Man hat unnötig Panik ausgelöst. Es bestand keine Gefahr und die Regierung hat die Wahrheit gesagt. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Der Wetterbericht vom 28. April versichert uns, Frankreich werde durch ein Azorenhoch geschützt, das einen Wall gegen alle von Osten eindringenden Störungen bilde. Es hieß, die Wolke habe ihre Richtung verändert und sei nicht über Frankreich geflogen. Aber ich erinnere mich, dass mein Mann mich gerufen hat. Komm mal her, sieh dir mal die Sonne an. Sie hatte einen riesigen Hof und man kriegte eine Gänsehaut. Er sagte zu mir, geh schnell ins Haus. Hol die Kinder rein und bleib drinnen. Das war am Tag nach Tschernobyl. L'Italie, la Yougoslavie et le sud-est de la France qui sont beaucoup plus touchés. Les Alpes, Monaco, où l'on a vu que le taux de radioactivité était un peu plus fort. Le reste de la France est pour le moment totalement protégé parce que, je vous le disais, cet anticyclone est en train 20 Jahre später haben einige dieser Fernsehjournalisten schließlich zugegeben, dass die Regierung ihnen den Wetterbericht aus der Hand genommen und vorsätzlich gefälscht hatte. Die Wetterkarten waren korrekt. Problematisch war aber ihre Interpretation. Das Azorenhoch im Mai 86 war weit weniger kräftig, als man zugeben wollte. Es hat in Wahrheit nicht die radioaktiven Partikel von unserer Grenze ferngehalten und nach Deutschland zurückgedrängt, wie uns die Behörden und die Medien zu jener Zeit glauben machen wollten. Diejenigen, die die Wetterkarten kommentierten, waren in der Tat nicht die Journalisten. Ihnen hatte man den Kommentar vorgegeben. In Frankreich stehen zur Zeit von Tschernobyl ein Drittel aller europäischen Atomanlagen und das Land hat weltweit die meisten davon pro Kopf der Bevölkerung. Atomenergie ist engstens verknüpft mit den staatlichen Elektrizitätswerken ÖDF. Wenn man die Atomenergie in Frage stellt, heißt das, ein Staatsfeind zu sein. Im TGV von Avignon nach Paris fährt man am Rhone-Ufer an der Atomanlage Tricastin vorbei. Auf einem der Kühltürme ist eine Riesenfresko zu bewundern. Wie im Paradies spielt ein halbnacktes Kind unter blauem Himmel. Papa Chanteur, Maman Douceur, pleure pas, bébé Bonheur. La vie vient de faire une fleur à Papa Chanteur. T'invites chez moi, sans en être prié. Mais tout au fond de moi, c'est toi que j'attendais. On se sert un peu plus, tu tiens. 30. April, mein Geburtstag. Es beginnt zu regnen und es regnet in Südostfrankreich und auf Korsika ganze 6 Tage lang. Dieser Regen kontaminierte, wie wir heute wissen, diese Gebiete am meisten. In Luxemburg wird der Gebrauch von Regenwasser verboten. In Italien dürfen Kinder unter 10 und schwangere Frauen keine Milch mehr zu sich nehmen. In Frankreich erklärt Professor Pierre Pellerin, Leiter der zentralen Behörde zum Schutz gegen ionisierende Strahlen, ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine. Et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Dass nur Menschen in der unmittelbaren Umgebung von Tschernobyl gefährdet sind. Was er nicht erwähnt, ist der Unterschied in den Strahlenverseuchungsstandards. Es ist ganz einfach. Radioaktivität, die in Deutschland oder England als bedenklich angesehen wird, gilt in Frankreich als geringfügig. 21.35 Uhr. RIAS aktuell, Spätausgabe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Noch vor 3 Tagen hätte wohl kaum jemand den Ort Tschernobyl auf der Landkarte zu finden gewusst. Heute weiß leider fast jeder, dass das Städtchen sich unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew befindet. Unsere Freunde rufen uns aus Deutschland an und berichten, welche Vorsichtsmaßnahmen sie treffen. Wir sagen, dass man uns beruhigt hat und dass es Chenou kein Problem gibt. So essen wir weiterhin fröhlich unser eigenes Gemüse und trinken die frische Milch von Monsieur Fayols Kuh nebenan. Ich ernte wie immer Thymian in der nahegelegenen Garrigue. Der passt so gut zum Gigot de Cabri, zur Ziegenkeule, die wir dem örtlichen Schäfer abgekauft haben. Die Ziege hat in den letzten Wochen nur vom frischen Gras und Herbe de Provence gelebt. Und es ist April. Wir leben inmitten einer Spargel- und Erdbeergegend. In Norwegen ist der Verkauf von Erdbeeren verboten, aber nicht in Saint-Laurent-la-Vendette. En France, il n'y a pas eu un litre de lait retiré du commerce. In Frankreich wurde nicht ein einziger Liter Milch aus dem Handel genommen, kein einziges Kilo Salat, obwohl man genau wusste, dass man in Deutschland, in Italien und in der Schweiz solche Maßnahmen getroffen hatte. Man hätte uns eigentlich sagen müssen, dass wir die Pflanzen abdecken, die Wäsche von der Leine nehmen und die Tiere einsperren sollen. Dass wir im Hause bleiben, die Zimmer abdichten und dass wir täglich duschen müssen. Dass wir kein Heu mähen dürfen, mindestens einen Monat lang keine frische Milch, sondern nur abgefülltes Wasser trinken und kein frisches Gemüse und Frischkäse essen sollen. Es herrschte die totale Anarchie. Erst hat man uns gesagt, es sei nichts geschehen. Und dann, man solle keinen Thymian und auch keinen Lorbeer ernten. Ich glaube, da war jeder überrascht. Die Wolke ist weg. Und dann? Und niemand hier im Rhonetal wagt es zu erwähnen, dass die Weinernte bevorsteht. Im ganzen Osten und Südosten Frankreichs ist der Wein radioaktiv verseucht. Heute kann ich das Alter eines Weines nach seinem Cäsiumgehalt bestimmen. Dieser hier ist älter als 20 Jahre, oder anders gesagt, er wurde vor Tschernobyl geerntet. Warum? Weil sein Cäsiumgehalt anders ist. Pourquoi? Parce que sa teneur en cesium est différente. La France avec la Bulgarie est le seul pays européen à ne prendre aucune mesure de protection pour sa population. Le gouvernement se veut rassurant et le ministre de l'Environnement considère toujours qu'il n'y a aucun danger. 2. Mai. Im Südosten Frankreichs und auf Korsika gießt es noch immer in Strömen. Professor Pellerin gibt ein Kommuniqué heraus. Die präventive Einnahme von Jod ist weder gerechtfertigt noch angebracht. Erst bei 10.000-fachen oder 100.000-fachen Werten entstehen signifikante Probleme für die öffentliche Gesundheit. Die Einnahme von stabilem Jod hätte verhindert, dass sich radioaktives Jod in der Schilddrüse anreichert. Die Einnahme von stabilem Jod hätte vor dem Eintreffen der Wolke stattfinden müssen. Es gab reichlich Zeit, stabiles Jod an die Bevölkerung zu verteilen. Aber selbst wenn man dazu in der Lage gewesen wäre, hätte man es nicht getan, weil Professor Pellerin ja gesagt hatte, es sei nicht nötig. Am 5. Mai hört der Regen endlich auf. Der neue Premierminister Jacques Chirac, erst seit einem Monat im Amt, verkündet, die Winde haben uns verschont. Sein Landwirtschaftsminister gibt darauf am folgenden Tag eine Pressemitteilung heraus. Das französische Territorium ist aufgrund seiner geografischen Entfernung von den radioaktiven Niederschlägen infolge des Unfalls von Tschernobyl vollständig verschont geblieben. Comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Die französischen Salate sind gerettet und können weiterhin auf dem freien Markt verkauft werden. Auf Französisch gibt es einen Ausdruck, wenn Leute lügen. Raconter des salades. Des bêtises, quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut. Autrement dit, on a incité les gens à ne pas prendre de mesures. Man hat die Leute aufgefordert, keine Maßnahmen zu ergreifen. Nicht nur, dass man von oben keine ergriff. Man hat die Leute sogar aufgefordert, nicht von sich aus stabiles Jod einzunehmen. Donc, c'était très fort, je dirais, la pression qui a été faite pour que les gens consomment cette iode radioactive dans leur alimentation. Der Druck war also so stark, dass die Leute dann dieses radioaktive Jod mit der Nahrung aufnahmen. Als mir schließlich klar wird, dass sich die französische Regierung nicht geirrt, sondern uns bewusst für dumm verkauft hat, fange ich an, mir Gedanken zu machen. Nicht so sehr über Tschernobyl, sondern über Marcoule, nur 18 Kilometer von meiner Haustür entfernt. In diesen Tagen nach Tschernobyl schreibe ich mein Hörspiel Herzzeit. Darin wird ein kleines südfranzösisches Dorf in der Nähe einer Atomanlage durch einen Atomunfall verwüstet. Die Dorfbewohner verlieren die Haare, werden unfruchtbar und leiden unter seltsamen, bisher unbekannten Krankheiten. Das Dorf ist natürlich Saint-Laurent-la-Vernède. Und sie kommen alle darin vor. Monsieur Verrat, der Bürgermeister, Madame Courtin, die Lehrerin, Madame Pesanti, die Frau des Holzhändlers, und Monsieur Dalgon, der Imker, dessen Bienen während des Atomdesasters auf mysteriöse Weise verschwanden. Was machen die Leute hier? Wir warten auf Sie, auf die Busse der Armee! Was denn für Busse? Mit denen wir evakuiert werden sollen! Der Evakuierungsbefehl ist schon vor Stunden aufgehoben worden. Was? Es ist viel zu riskant, bei diesem Regen Menschen umzusiedeln. Gehen Sie nach Haus und dichten Sie alle Belüftungsschächte ab. Gehen Sie unter keinen Umständen ins Freie. Aber mir ist gesagt worden... Stehen Sie hier nicht rum. Machen Sie, dass Sie reinkommen. Davon hat mir aber keiner was gesagt. Davon hat mir aber keiner was gesagt. Das Hörspiel wurde in Deutschland und in 4 weiteren europäischen Ländern produziert. Radio France hat es bis heute 3-mal abgelehnt. Révélation exclusive sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl en France. La menace radioactive et ses dangers nous ont-ils été cachés? Bonsoir. C'est une enquête qui ouvre notre magazine ce soir. Nous allons tenter de répondre à une question. Nous a-t-on menti sur les conséquences en France de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl? Es hat fast 20 Jahre gedauert, bis den Franzosen Tschernobyl wirklich bewusst geworden ist. Heute wissen viele, dass sie offiziell angelogen worden sind, damit das perfekte Image der Kernenergie in Frankreich keinen Schaden nimmt. Inzwischen sind hunderte von Prozessen angestrengt worden, denn es gibt tausende von Krebsfällen, die direkt darauf zurückzuführen sind, dass damals keinerlei Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden. Dennoch hat es noch keine offizielle Stellungnahme seitens des Staates gegeben. En 2000, on est encore à dire, ben, les valeurs données en 86, c'étaient les bonnes valeurs. On nie toujours la réalité. Man leugnet noch immer die Verseuchung. 20 Jahre später klingt das so. Mais non, les vrais chiffres, c'est ceux de 86 des autorités françaises. On a donc eu raison de ne rien faire. Aber nein, die korrekten Messungen waren die, die die französische Regierung 86 bekannt gegeben hat. Es war also richtig, nichts zu unternehmen. Und wenn wir nochmal in so einer Situation wären, würden wir das Gleiche tun. Die französischen Behörden sagen heute, dass die Jodbelastung im Mai 86 zu schwach gewesen sei, um das Verteilen von stabilem Jod an die Bevölkerung zu rechtfertigen. Mit entsetzlichen Folgen für Saint-Laurent-la-Vernède. Vous savez, Tchernobyl et compagnie, tout nous a été un peu caché, hein, parce que finalement, on s'est aperçu après qu'il y a eu pas mal de gens qui ont eu la thyroïde et tout ça, je pense que ça vient de là, d'après les docteurs. Hein. Tchernobyl und die Folgen, das alles ist uns ein bisschen verheimlicht worden. Aber am Ende hat man doch gemerkt, dass eine ganze Menge Leute was mit der Schilddrüse hatten. Die Ärzte sagen, dass der Zuwachs an Schilddrüsenerkrankungen in Frankreich nichts mit Tschernobyl zu tun habe. Aber wenn ich überlege, was die Leute 1986 an Jodmengen zu sich genommen haben, auch Kinder, die heute erwachsen sind und mit 25 Schilddrüsenkrebs entwickeln, fast wie eine Epidemie. Wenn ich mir das überlege, da sage ich mir, nein, da stimmt doch was nicht mit dem Gerede der Ärzte. Ich me dis non, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas dans le discours des médecins. Et les thyroïdes qu'on opère sur Saint-Laurent, je vous assure qu'il y en a. Das wusste ich nicht. Écoutez, c'est affolant. Vous demandez dans chaque famille, il y a des thyroïdes. Bon, moi je suis pas opérée. In jeder Familie von Saint-Laurent gibt es Schilddrüsenerkrankungen. Il y a Madame Bresse, il y a Madame Pesanti, il y a Madame Vedel. Ich selbst bin nicht operiert worden, aber auch ich hatte ein paar Knoten. Je dis tout le long de route de Cavillargue, tout ça, plein de thyroïdes opérées. Die ganze Straße nach Cavillargue entlang, lauter operierte Schilddrüsen. Also, das ist doch wirklich merkwürdig. C'est quand même bizarre. Hommes sont mobilisés pour éteindre le feu nucléaire et nettoyer le site. On les appellera les liquidateurs. La plupart d'entre eux aujourd'hui sont morts ou gravement malades. Die Aufnahmen beweisen außerdem, dass der Reaktor weiter in Flammen steht und das Feuer keineswegs unter Kontrolle ist. Die Explosion fand im südlichsten Teil der 4 Reaktorblöcke statt und ließ dort einen der graphitmoderierten Reaktorkerne schmelzen. Thank you. Und wenn heute Marc Kuhl verrückt spielt, ist man darauf vorbereitet? Wir sind ein bisschen weiter weg, aber ich weiß, dass in den Nachbardörfern in direkter Nähe von Marc Kuhl Jodtabletten ausgegeben wurden. Die nimmt man, falls es ein großes Problem gibt. Uns hat man bis jetzt keine gegeben. Das ist in Vorbereitung. Aber ich glaube, das wird sehr schwierig werden, weil es Leute gibt, die was zu verbergen haben. Das ist klar. Uns würde man sicher nicht als erstes informieren. Bon, on se dit quelquefois, on est loin, mais pour nous, y a rien, quoi. Man sagt sich manchmal, wir sind weit weg, aber für uns ist nichts vorgesehen. Was geschieht, wenn Marc Kuhl, wie man in Tschernobyl oder so gesehen hat, explodiert? Die Rhone nimmt die Luft mit, aber wir sind trotzdem nah dran. Die Frage liegt mir am Herzen, weil ich mir sage, was würden wir machen? Qui me tient quand même à cœur, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'on a fait, par exemple, pour la première fois l'année dernière, avec les deux villages alentours. Im vergangenen Jahr hat man zum ersten Mal zusammen mit zwei Dörfern der Umgebung Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung geübt und die Einnahme von Jodpillen simuliert. Die Struktur der französischen Atomanlagen hat absolut nichts mit der von Tschernobyl gemein. Die Sicherheitswälle sind wesentlich zahlreicher, sie sind dicker, wirksamer und die Filtersysteme sind auch nicht die gleichen. Außerdem haben wir den Staat und auch Interventionspläne für das Leben in der Umgebung. Im Katastrophenfall verordne ich den Leuten, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Türen abzudichten und so weiter. Les gens et je leur demande de rester à l'abri à l'intérieur de leur maison, de calfeutrer leurs portes, etc. Okay. 20 Jahre später gibt es einen Evakuierungsplan für die unmittelbare Umgebung der Atomanlage von Marc Kuhl. Aber was ist mit unserem Dorf? En préfecture, il y a sûrement un plan, mais pour connaître exactement ce qu'on va faire, c'est pas très bien. Hein? On sait qu'il faut rassembler les enfants dans une pièce, calfeutrer les entrées. On est opérationnel, je veux dire, on peut le faire. De temps en temps, on fait quelques essais, vous savez, pour voir un peu, pour rassembler les enfants rapidement, tout ça. In der Präfektur haben Sie sicher einen Plan, aber wir wissen nicht genau, was man eigentlich tun soll. Was die Schulen angeht, da weiß man, dass man die Kinder in einem Raum versammeln soll und dann alle Öffnungen abdichten muss. Da sind wir einsatzbereit. Von Zeit zu Zeit üben wir das. Winter 2005. Ich gehe durch den Kiefernwald direkt unterhalb des Dorfes, wo wir damals nach dem Septemberregen Pilze sammelten. Zu jener Zeit musste ich während der Jagdsaison die Kinder immer in meiner Nähe behalten. Nach dem mittäglichen Pastis schossen nämlich die Männer des Dorfes auf alles, was sich im Gestrüpp bewegte. Heute kann ich in der Ferne noch immer ihre berühmte Battue au Sanglier, die Treibjagd, hören. Nur dass die wilden Keiler nicht mehr wild sind. Man hält sie in Gehegen und lässt sie in der Nacht vorher frei, damit die Jäger nicht so viel Mühe haben. L'effet de Tchernobyl dans tout l'est et sud-est de la France est un effet immédiat. Im ganzen Osten und Südosten Frankreichs hat sich die Katastrophe von Tschernobyl unmittelbar ausgewirkt. Besondere Probleme sind nach der Verseuchung der Pilze und damit der Wildschweine aufgetreten. Weil Pilze die Eigenschaft haben, eine hohe Konzentration von Radioaktivität zu speichern. Besonders beliebte Arten wie der Pfifferling oder die Totentrompete waren stark verstrahlt. Si vous êtes gros consommateur de champignons, en même temps chasseur de gros gibier du type sanglier qui lui consomme le champignon. Problematisch ist es, wenn man gerne Pilze isst und wild jagt und verzehrt, wie zum Beispiel Wildschwein, das seinerseits Pilze frisst und darum in hohem Maße kontaminiert sein kann, weil Cäsium in seinem Muskelfleisch konzentriert ist. Wenn man also auf dem Land lebt und diese lokalen Bräuche pflegt, kann das Risiko auch heute noch in vollem Maße bestehen. Le risque peut être encore totalement avéré aujourd'hui. Es spielt keine Rolle. Bald werden die Männer des Dorfes in diesem Wald nicht mehr jagen können. Also es gab eine Manifestation in Usses, weil man vorhatte, hier direkt in nächster Nähe ein Endlager zu installieren. Und es wurden Wissenschaftler aus Paris, Geologen aus Paris waren zur Diskussion geladen. Und man hat eindeutig festgelegt, dass das Gestein hier, der Untergrund, unmöglich sei für die Entlagerung solcher gefährlicher Stoffe. Da in La Bastide. Es lagen schon die Steine da. Wir haben ja den Plan noch hier. Es gab 5 oder 7 Deponien, alle hier um uns herum. Und dann haben wir festgestellt, dass hier ja Erdbebengebiet ist. Il y a des images dans ma tête, des manèges à la fête, vaut mieux pas y penser. Il y a des jeudis sous la pluie, des mots d'amour qu'on dit, faudrait les oublier. C'est du chagrin, de la romance, tous mes souvenirs d'enfance. Il y a que sur les photographies qu'on a l'air de s'amuser. L'accordéon, moi ça me fait pleurer. Et puis tous ces violons, je peux pas les écouter. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces petits villages du sud de la France? Parce que je sais que même à l'époque on y habitait, déjà il y avait un exode vers la ville. Les gens, ils en ont marre de la ville. Je voudrais qu'on garde notre village avec le même caractère, c'est-à-dire des maisons individuelles, avec un peu de terrain. Viele Jahre ist es jetzt her, seit ich Saint-Laurent-la-Vernette verlassen habe. Der Bürgermeister erzählt mir, dass sich das Dorf wieder fülle und dass sich die Tendenz der 80er Jahre in Richtung Stadt abzuwandern wieder umgekehrt habe. Doch die Älteren verkaufen ihre Höfe, um für ihre Retraite, ihre Rente zu bezahlen. Finalement, les paysans, il n'en reste pas beaucoup. Je crois qu'il y a peut-être 5 ou 6 familles. Il y a le maire avec un de ses fils. Il y a Strub, il y a Blanchard. Ja, Pujolas. Die Landwirtschaft stirbt aus, sagt mir Madame Courtin. Ja, on a beaucoup de touristes. On doit être 500 l'hiver, mais on est presque 2000 l'été. Ah oui, oui, oui, mais il y a beaucoup de résidences secondaires. Il y a des Anglais, des Allemands, oui, des Belges, beaucoup de Belges, des Suisses. Engländer, Belgier und Deutsche kaufen das Land auf, um Tennisplätze und Swimmingpools zu bauen. Oh, Fernand, pas le bouchon. Jahre nach unserer Verseuchung schaue ich den Männern des Dorfes bei ihrem zeitlosen Boulespiel unter den Platanen im Winter zu. Nichts wird je solche Dorfrituale ändern, nicht einmal eine Atomkatastrophe. Aber die Leute fangen an, sich Fragen zu stellen. Ein einfacher Bauer wie Bürgermeister Vera sagt mir, dass die Behörden über Tschernobyl gelogen haben. Die alte Lehrerin zählt die Dorffrauen auf, die an Schilddrüsenkrebs sterben. Là, ils jouent depuis 2 heures, là, les enfants de partie. Hein? Moi, j'en ai fait 4, là. Ça va plus vite. À 4, ça va plus vite que 8. Ah oui, tu joues une boule à tous les 2 heures, c'est amusé pas. Doch diese Menschen stoßen auf die mauerharte Arroganz des französischen Staates. Seit Tschernobyl haben nacheinander alle Regierungen über eine Unzahl medizinischer Skandale gelogen und die Tatsachen verschleiert. Rinderwahnsinn, AIDS durch infizierte Bluttransfusionen, Asbest in öffentlichen Gebäuden, um nur einige zu nennen. Und es wird noch geraume Zeit vergehen, bis, wenn überhaupt, die Wahrheit über Tschernobyl öffentlich eingestanden wird. Donc il y a des victimes de Tschernobyl en France. Voilà. Heute ist es noch schlimmer, als ich mir bei anderen Skandalen hätte vorstellen können. Man verweigert den Opfern das Recht, sich als Tschernobyl-Opfer zu betrachten. Man sagt ihnen, Mais non, monsieur, votre cancer de la thyroïde, c'est pas possible, ce soit Tchernobyl. Donc, aber nein, or, mein Herr, aber nein, liebe Frau, Ihr Schilddrüsenkrebs, der geht unmöglich auf Tchernobyl zurück. Ils ont besoin de mettre un nom sur leur pathologie. Schwer kranke Menschen müssen der Ursache ihrer Krankheit einen Namen geben können, aber man verweigert ihnen dieses Recht. Et qu'on le refuse ce droit-là, parce qu'ils sont victimes. Et quand on est victime, on a envie de mettre un nom sur son bourreau. Sie sind Opfer. Und wenn man Opfer ist, möchte man seinem Henker einen Namen geben. Happy Birthday, Tschernobyl. Oder wie ich der Atomwolke entging, weil ich das Glück hatte, in Frankreich zu leben. Feature von David Zane Meyrowitz. Es sprachen Martin Engler, Petra Schulz und Thomas Vogt. Recherche Liesel Meyer. Ton Steven Erickson. Regieassistenz Katharina Borchardt. Regie David Zane Meyrowitz. Para signores, lipstick. Para signoras, lipstick. Für die Männer, lipstick. Für die Frauen, lipstick. Lipstick. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2006.